Auf dem Grund des Brunnenschachts, der gut und gerne seine 40 Meter tief war, stand Wasser. Das Wasser war schwarz und kalt. Das kleine Gespenst hatte wirklich keine Lust, damit in Berührung zu kommen. Es fand in der Brunnenwand einen Vorsprung, der breit genug war, um sich darauf zu setzen. Auf diesem Mauervorsprung ließ es sich nieder und sah auf den Wasserspiegel hinunter. Hä? Was ist das? Von unten blickte ihm eine schwarze Gestalt entgegen. Die schwarze Gestalt hatte weiße Augen und trug einen Schlüsselbund in der Hand. Einen Schlüsselbund, an dem 13 Schlüssel hingen. Aber das bin ja ich. Die schwarze Gestalt in der Tiefe, das ist doch mein eigenes Spiegelbild. Wie ich aussehe. Ich bin ja ganz schwarz geworden. Von oben bis unten schwarz. Das einzig Weiße an mir sind die Augen. Und wie die leuchten. Fürchterlich. Ich bekomme gleich vor mir selber Angst. Aua. Noch immer brummte dem kleinen Gespenst der Kopf. Es fühlte sich schrecklich elend und mitgenommen. Ich möchte bloß wissen, warum ich schwarz geworden bin. Und der furchtbare Schlag auf meinem Kopf vorhin. Wenn ich nur daran denke, wird mir ganz schwindelig. Sicher war es das Sonnenlicht, das mir den Schlag versetzt hat. Das Sonnenlicht hat mich wahrscheinlich auch schwarz gemacht. Das hätte ich vorher wissen sollen. Dann wäre ich in meiner Truhe geblieben. Oh je, oh je, oh je. Das kleine Gespenst warf seinem Spiegelbild einen giftigen Blick zu. Schrecklich, wenn ich mir vorstelle, dass ich mein ganzes weiteres Dasein als schwarzes Scheusal verbringen soll. Ob es vielleicht ein Mittel dagegen gibt? Ein Mittel, das einen wieder weiß macht? Oh, hoffentlich, hoffentlich. Während das kleine Gespenst im Brunnen hockte und nachdachte, war der Burgverwalter in sein Büro gelaufen und hatte die Feuerwehr alarmiert. Ein großes Feuerwehrauto brauste zum Burgtor herein. Darin saßen ein Feuerwehrhauptmann und 7 Feuerwehrleute. Jemand ist in der Brunnen gefallen. Der Feuerwehrhauptmann ließ sich vom Burgverwalter und von Herrn Thalmeier berichten, was vorgefallen war. Da am besten. Ja, klar. Ja, klar doch. Ganz klar doch, meine Herren. Einer von meinen Männern muss in den Brunnen steigen und den Verunglückten bergen. Der Feuerwehrhauptmann blickte auf seine 7 Feuerwehrleute, die mittlerweile alle aus dem Auto ausgestiegen waren. Wer meldet sich freiwillig? Jeder der 7 Feuerwehrleute legte die rechte Hand an den Helm. Ich, Herr Hauptmann. Der Feuerwehrhauptmann wählte den kleinsten und leichtesten der Männer aus. Dem hakte er ein langes Seil an seinen Gürtel und hängte ihm eine Laterne um den Hals. Machen Sie's gut, mein Lieber. Langsam und vorsichtig stieg der Feuerwehrmann an einer Strickleiter in den Brunnenschacht. Hallo? Ist da jemand? Das kleine Gespenst sah den Feuerwehrmann mit der Laterne heruntersteigen. Es fühlte sich ziemlich unbehaglich, denn es konnte sich ausrechnen, wann er unten ankommen würde. Gleich entdeckt er mich. Und was dann? Ich muss aus diesem Brunnen irgendwie verschwinden. Das kleine Gespenst blickte sich in dem dunklen Brunnenschacht um. Schräg gegenüber von seinem Sitzplatz entdeckte es eine niedrige Eisentür in der Brunnenwand. Wohin diese Tür wohl führt? Da hängt ein mächtiges altes Schloss davor. Aber ich habe ja noch meinen Schlüsselbund. Rasch schwenkte das kleine Gespenst den Schlüsselbund. Die Eisentüre tat sich auf und dahinter begann ein schmaler unterirdischer Gang. Ah, ein Geheimgang. Das kleine Gespenst war in den Gang hineingeschlüpft und hinter ihm hatte sich die Eisentüre geschlossen, als ob nichts gewesen wäre. Gut so. Ausgezeichnet. Nun können Sie draußen mit Ihrer Laterne suchen, solange Sie wollen. Hier bin ich in Sicherheit. Und hier bleibe ich, bis es Mitternacht schlägt. Dann kehre ich durch den Brunnen zurück auf den Dachboden und die Sache hat sich. Bisher hatte das kleine Gespenst gemeint, dass es nur in der Eichentruhe richtig und fest schlafen könnte. Aber nun stellte es sich heraus, dass das gar nicht stimmte. Es hatte sich auf den feuchten Steinboden des Geheimganges gelegt und war sofort eingeschlafen.